Alter! Jetzt mach doch was und öffne nicht den Firefox! Oh Mann, ey! Oh, meine Fresse! Es ist zum CPU-Auslastung 3%, na klar! Deswegen leck doch alles und hängt! Ja, klar. CPU-Auslastung 9% NP. Deswegen hängt doch alles und ich sehe den Mauszeiger nicht! Es ist alles so logisch! Und welcher Idiot schreibt mich jetzt an, wenn alles hängt? Ich kapier's nicht! Häng dich halt wieder auf! Häng dich auf, Scheißkiste, Mann! Ich komme auch ohne dich klar! Häng dich den ganzen Tag vor der Wii, ey! Die hängt sich wenigstens nicht auf! Alter, die Kiste hängt sich bei 20 Prozessen auf! Mann! Wann kommt der eigentlich TS, Mann? Jetzt schreibt er mich an! Jetzt schreibt er mich an, wo der PC hängt! Die ganze Zeit schreibt er nichts, wenn mein PC hängt! Dann kommt er auf einmal an! Meine Fresse! Jetzt öffne dich doch, du Scheißding! Ich will ihm zurückschreiben! Oh Mann, ey! Es ist doch so. Alter, ey. 33 Prozesse, 13%, nein, 9% CPU-Auslastung. Und dieser verfickte Speicher, was hat der eigentlich zu bedeuten? Gar nichts, schätze ich. Oh Mann, ey, ich hab keinen Bock mehr. Was steht Zeit? Klar. Ich hab keine Zeit, aber. Alter, schreibt irgendein Bastard, schreibt mich jetzt nochmal an. Es ist zum Kotzen, ist das. Super, es hängt wieder alles. Danke, du Arschloch. Meine Fresse. Wer war es denn? Na klar, es war Hedda. Hedda, du dämliches Arschloch. Er schreibt irgendwas. Du weißt, dass ich es nicht lesen kann. Also hör auf, mich zu mobben. Puh. Puh, puh, puh. Jetzt reagiert die Maus gar nicht mehr. Jetzt reagiert sie gar nicht mehr. Wieso reagiert dreckige Maus nicht? Schreib mir, warum die Maus nicht funktioniert, Mann! Meine Fresse, du sollst sagen, wieso die Maus nicht funktioniert und nicht tausende von Spams senden, Mann! Einen Scheiß da zu lesen. Ich sehe deinen Scheiß auch nicht. Ich sehe es nur blinken. Orange blinken! Und wegen dir leckt alles, Mann. Es leckt alles wegen dir, Mann. Du bist daran schuld. Allein du bist daran schuld, dass es bei mir leckt, Alter. Ja! Hallo, schreibt er. Er schreibt, hallo. Ich frage ihn, warum meine Maus nicht funktioniert. Und der Bastard schreibt, hallo zurück zu mir. Und na klar, er ist in-game. In welchem Game ist er? In COD4. Ja, COD4, so ein geiles Spiel, Mann. So ein Hammerspiel ist das, Alter. Ah, was alle 2 Sekunden wegen diesem dreckigen Punk-Bastard leckt, Alter. Und er spielt es permanent, Alter. Permanent spielt er es. Geil, ich sehe meinen Desktop wieder. Ich sehe meinen Desktop wieder. Das bringt mir aber nichts, wenn der Desktop leckt. Oh Mann, ey. Es ist Freitagabend und ich kann wegen dem Drecks-PC nicht zocken, Mann. Los, nun mach doch was. Es kann doch nicht so schwer sein.